kannst doch nicht von mir für immer gehen. Einmal kommt vielleicht ein Tag, ein Augenblick, da führt dich der Weg in meinen Arm zurück. Sag mir nicht adieu, sag nur auf Wiedersehen, denn von heute auf morgen kann noch viel geschehen. Mach den Abschied kurz, du musst jetzt gehen. Nur sag nicht adieu, sag Wiedersehen.